Eher unterhaltsam gedacht waren die beiden Sendereihen »Die Yankees kommen« und »Alfred Zimmermann«, in denen angeblich kleine Leute aus den USA ihren deutschen Hörern die Weltlage und die Vorzüge der amerikanischen Demokratie erklärten. Epsi sendete täglich 8 Stunden, davon bis zu 2,5 Stunden in deutscher Sprache, vorwiegend morgens und abends. Ein Teil der Sendezeit war für Verlautbarungen des alliierten Hauptquartiers unter General Eisenhower reserviert. Da die militärischen Anweisungen an die deutsche Bevölkerung sowohl über die BBC als auch über EBSI und Radio Luxemburg ausgestrahlt wurden, erreichten sie einen großen Hörerkreis, besonders nachdem es den Alliierten gelungen war, die Grenze des Deutschen Reichs zu überschreiten. An das deutsche Volk. Dies ist die Stimme der alliierten Militärregierung. Sie hören eine Bekanntmachung des obersten Befehlshabers der alliierten Streitkräfte, General Eisenhower. Die deutsche Wehrmacht wird geschlagen werden. Immer größere Teile des Reichsgebiets werden von den alliierten Streitkräften besetzt werden, bis die nationalsozialistische Regierung und die deutschen Wehrkräfte schließlich kapitulieren oder niedergezwungen sind. Die deutsche Bevölkerung wird dann einer Militärverwaltung unterstehen. Träger der Staatsgewalt in Deutschland wird eine alliierte Militärregierung sein. Schon jetzt unterstehen Teile der deutschen Zivilbevölkerung dieser Militärregierung. In dieser Reihe von Rundfunksendungen geben wir Ihnen bekannt, inwieweit die Militärregierung in das Leben jedes Einzelnen eingreifen wird und nach welchen Grundsätzen der oberste alliierte Befehlshaber die Militärregierung handhaben wird. In diesen Rundfunksendungen erhält die deutsche Bevölkerung Anweisungen für ihr Verhalten unter der alliierten Besatzungshoheit und unter der alliierten Militärregierung. In der Verlautbarung vom 4. Dezember 1944 wurde davor gewarnt, Industriebetriebe, Verkehrsanlagen und Lebensmittelvorräte zu zerstören, damit sie den Alliierten nicht in die Hände fielen. Deutsche Truppen hatten das in den von ihnen geräumten Gebieten getan. Erstens, die Hoffnungen des deutschen Volkes, den wirtschaftlichen Zusammenbruch nach der Niederlage zu vermeiden, hängen weitgehend davon ab, inwieweit das deutsche Volk sich den Plänen der Nazis widersetzt, deutsches Eigentum und deutsche Bodenschätze vor Besetzung durch die vordringenden alliierten Truppen zu vernichten. Die Politik der brennenden Erde trifft nicht die Alliierten, denn die Alliierten bringen ihre eigenen Vorräte mit. Dem deutschen Volk aber muss diese Politik schwere Leiden bringen. Zweitens, die Militärregierung wird keinen Ersatz leisten für von Deutschen aufgrund der Politik der brennenden Erde zerstörte Versorgungsbetriebe, Gebäude, Materialvorräte oder Bergwerks- und Industrieanlagen. Drittens, solange die deutsche Wehrmacht die Befehle der Nazis befolgt, den sinnlos gewordenen Widerstand fortzusetzen, ist es unvermeidlich, dass Luft- und Landstreitkräfte der Alliierten schwere Sachschäden in Deutschland verursachen. Die dadurch entstehenden Leiden und Härten werden sich vervielfachen, wenn das deutsche Volk die Pläne der Nazis, Deutschland in eine Wüste zu verwandeln, selbst in die Tat umsetzt. Viertens. Lebensmittelvorräte, Saatgut, Düngemittel und landwirtschaftliche Maschinen müssen vor allem gerettet werden, wenn nicht Hunger der Niederlage folgen soll. Und deutsche Landwirte müssen auf jede mögliche Weise verhindern, dass beim Vorrücken der alliierten Armeen ihr Vieh von den Nazis fortgetrieben wird. Sie müssen alles tun, um ihre Wirtschaft in Ordnung zu halten und Höchstleistungen zu erzielen. Das deutsche Volk kann nicht damit rechnen, von der Militärregierung Lebensmittel, Brennstoff oder Kleidung zu erhalten. Es muss sich auf seine eigenen Hilfsquellen verlassen.